Kapitel 2 Die Sapiens Superkraft. Die abenteuerliche Reise der Bananen. Was glaubst du, was vor 50.000 Jahren passiert ist? Welche Art von Superkraft haben unsere Vorfahren erlangt, mit deren Hilfe wir noch heute den Planeten beherrschen? Die Antwort liegt nicht gerade auf der Hand. Superman, Spider-Man, Wonder Woman und all die anderen Superhelden sind so mächtig, weil sie ultrastark, blitzschnell und irremutig sind. Aber wir Sapiens waren weder stärker noch schneller noch mutiger als die Neandertaler oder viele Tiere. Wenn wir an einen Wolf, ein Krokodil oder einen Schimpansen geraten, haben wir ziemlich schlechte Karten. Selbst eine Schimpansen-Oma könnte einen Boxweltmeister locker aufs Kreuz legen. Nur auf eine einzige Weise können wir es schaffen, Wölfe zu verjagen und Schimpansen in Zoos zu sperren. Mit vereinten Kräften. Ein einzelner Mensch kommt gegen einen Schimpansen nicht an. Aber wenn wir zusammenarbeiten, zu Hunderten oder Tausenden, werden Dinge möglich, von denen Schimpansen nicht einmal träumen können. Und hier kommt unsere geheime Superkraft ins Spiel. Dank dieser Superkraft können wir Sapiens nämlich besser zusammenarbeiten als jedes Tier. Wir können sogar mit Menschen zusammenarbeiten, die wir überhaupt nicht kennen. Nehmen wir als Beispiel die letzte Banane, die du gegessen hast. Wo kam diese Banane her? Wärst du ein Schimpanse, hättest du sie dir im Wald gepflückt. Doch die allerwenigsten Leute pflücken sich ihre Bananen selbst. Als Mensch bist du es gewohnt, die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Jemand, den du nicht kennst und auch nie kennenlernen wirst, hat irgendwo in Südamerika tausende Kilometer entfernt einen Bananenbaum gepflanzt und die Banane geerntet. Weitere Fremde haben sie auf einen Lastwagen oder einen Zug und dann in ein Flugzeug geladen, bis sie schließlich in deinem Supermarkt landete. Dort hast du sie ausgewählt und dem Kassierer Geld dafür gegeben. So bist du an deine Banane gekommen. Durch wie viele Hände ist sie gegangen, bevor du sie gegessen hast? Und wie viele dieser Menschen kennst du persönlich? Wahrscheinlich keinen einzigen, obwohl du ihnen allen deine Banane verdankst. Anderes Beispiel. Was glaubst du, wie viele Leute sind nötig, damit deine Schule funktioniert? Das Wichtigste sind natürlich die Schüler. Ohne Schüler wäre eine Schule witzlos. Und die Lehrer, klar. Hast du eine Ahnung, wie viele Schüler und Lehrer es an deiner Schule gibt? Hinzu kommen all die Leute, die die Schule gebaut haben. Außerdem die Reinigungskräfte, das Personal in der Cafeteria, die Arbeiter, die den Strom für das Licht und die Haustechnik produzieren, die Menschen, die die Schulbücher geschrieben und gedruckt haben. Dir würden bestimmt noch verschiedene andere Leute einfallen, aber es sind auch so schon ziemlich viele, oder? Und wie viele davon kennst du persönlich?